Kapitel 2 Übung A12 Hören und verbinden Sie die Antonyme. Neu, alt. Schön, hässlich. Modern, unmodern. Bequem, unbequem. Klein, groß. Teuer, billig. Praktisch, unpraktisch. Interessant, langweilig. Hell, dunkel.